Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochentisch, diesmal die Woche 17, 2013. Ha, das Internet im Umbruch. Ja, ich meine, als ob das Internet überhaupt irgendwann mal eine Kunst war. Ja, das ist ja genau das Problem. Nur, ha, bis auf zwei Meldungen wird sich heute eigentlich alles darum drehen, dass genau dieses System jetzt verändert werden soll. Ja, so hat es zumindest mal den Anschein. Ja, zu der einen oder zu der anderen Richtung hin. Ja, und eine davon ist richtig und eine davon ist falsch. Ganz klar. Aber ich fange mal locker an, damit wir hier mal, bevor ich mich mal wieder aufreg, ja, das Übliche kennt ihr bestimmt schon, kommt erstmal was Ruhiges. Und zwar, Google Drive hat jetzt mit einer echten Sync-Funktion nachgelegt und auch einer verbesserten Gruppenbearbeitung, was Chat betrifft. So, jetzt erstmal kurz erklären. Google Drive ist ja diese Dokumenten, Verwaltung oder Dokumentenbearbeitung, ja, von Google, das früher Google Docs genannt, ja. Und Google Drive ist jetzt eben erweitert worden mit vielen anderen Funktionen, zum Beispiel eben um diesen sogenannten Cloud Space zu ermöglichen bei Google, also quasi im Internet einen Platz für die Dateien zu verwalten. Bisher konnte man immer einzelne Dateien anwählen, die eben dann zum Beispiel auf Chromebooks etc. heruntergeladen werden, aber auch auf normalen Rechnern natürlich, und diese offline vorgehalten werden. So, dass man also quasi, auch wenn Google Docs bzw. eben Google Drive nicht mehr verfügbar ist, mal für eine Zeit, ja, offline, dass man trotzdem noch an einem Dokument weiterarbeiten kann. Ja. Und da hat man bisher das Problem gehabt, dass es zwar, wie gesagt, einen einzelnen Dateienabgleich gab, aber keinen vollständigen Sync. Jetzt ist also die Möglichkeit gegeben, dass man also ein Verzeichnis quasi auf der Festplatte hat, die das gesamte Google Docs beinhaltet, ja, also quasi immer abgeglichen wird bei Bedarf, und dann kann man also quasi immer die digitalen Dokumenten auch offline bearbeiten, ohne dass man sich Gedanken machen muss, welches Dokument man dann zur Sicherheit eben sozusagen caged. Ja. Dieses echte Sync ist man eigentlich gewohnt von Produkten wie Dropbox. Ja, diese Dienste, die haben das schon seit eh und je. Ubuntu One ist auch beispielsweise so ein Dienst. Da ist es gar nicht anders möglich, als dass man eben das ist schon möglich, aber der Standard ist eben, dass man die Dateien, die auf dem virtuellen Laufwerk, kann man auch nicht sagen, auf diesem Cloud Space liegt, ja, dass die immer auch auf dem Rechner liegen. Statt dass man also wie zum Beispiel bei Picasa auf ein echtes virtuelles Laufwerk setzt, ja, wo im Prinzip nur zwischengespeichert wird auf der lokalen Festplatte und die Dateien tatsächlich in der Cloud liegen, wird es also da so gemacht, dass die Dateien sowohl in der Cloud als auch auf dem lokalen Rechner liegen. Ja, also quasi ein Spiegel von dem Cloud Space. Und sobald man was verändert, wird es eben abgeglichen. Das funktioniert mit Ubuntu One beispielsweise sehr, sehr gut. Auch mit Dropbox hat das recht gut funktioniert. Und Google Drive möchte das jetzt auch so ähnlich handhaben. Ja, wie es da funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Denn das Problem ist, dass es immer noch keinen Linux-Client für Google Drive gibt. Und das ist natürlich dann für mich ein Showstopper. Ich kann das nicht richtig ausprobieren. Da habe ich auch gar keine Lust drauf, weil was nützt es, wenn ich hier auf meiner Spiele-Windows-Partition, ja, diesen Service installiere. Ich brauche die auf meiner Linux ernsthaften Partition. Ja. Ja, Gruppenbearbeitung gibt's natürlich bei Google Drive schon seit eh und je. Das hat man lieben und hassen gelernt. Jetzt gibt's aber auch eine verbesserte Oberfläche, zum Beispiel, wenn man direkt miteinander zusammenarbeitet an einem Dokument. Diese Chat-Funktion wurde wesentlich verbessert und ist auch jetzt auch wesentlich übersichtlicher und grafisch auch ansprechender. Also da hat auch wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung stattgefunden. Google Map Maker ist nun auch in Deutschland verfügbar. Es ist schon fast deprimierend, ja, wenn man überlegt, Google Map Maker gab schon sehr, sehr lange für beispielsweise die USA. Was ist Google Map Maker? Im Prinzip sowas wie bei OpenStreetMap. Ja, als OpenStreetMap noch nicht zu Microsoft gehört hat. Aber es ist wieder was anderes. Da kann also der Nutzer praktisch selbst eigene Punkte oder Wege, die gar nicht eingezeichnet sind, quasi melden und dann einfügen. Ja. Besonders interessant dürfte das eben sein für ja, sagen wir mal Lost Places oder Sachen, die eben Wege, kleine Wege, vor allem für die Geocacher beispielsweise, die auch sonst nicht vorhanden sind, ja. Aber manchmal gibt es auch so Lücken, dass man wirklich denkt, na hoppla, also das ist ein großer Weg, ja, große Straße, wieso ist die hier nicht drin? Ja. Und auch die kann dann eben gemeldet werden. Auch gemeldet werden kann zum Beispiel, können zum Beispiel Gebäude, verschiedene Gebäude. Und auch das ist interessant, denn somit können auch Gebäude, die erst vor kurzem zum Beispiel umgebaut wurden und so weiter, eingetragen werden, gemeldet werden und so weiter. Dieses Map Maker Feature ist, wie gesagt, etwas, was es bei OpenStreetMap seit eh und je gibt. Da geht's ja auch gar nicht anders. Jeder Content, der dort vorhanden ist, wurde quasi von Benutzern gemeldet. Dafür gibt es sogar sehr, sehr gute Tools, die mit GPS-Geräten beispielsweise die Routen aufzeichnen oder aber auch mit Smartphones. Ja, das hat einen richtigen Boom ausgelöst. Nur deswegen wurde das auch möglich, vernünftige Karten bei OpenStreetMaps anzubieten. Und dann wird es quasi dann automatisch übertragen in OpenStreetMap. Warum bin ich jetzt nicht begeistert, dass das bei Google Maps auch funktioniert? Erstmal, Google Maps ist an sich schon extrem detailliert. Also viele Wanderwege beispielsweise mitten in der Pampa sind da drin, wer es noch nicht weiß, seit einiger Zeit, die selbst auf den neuen Garmin-Karten nicht eingezeichnet sind. Also es ist schon ziemlich gut, teilweise. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es eben deprimierend ist, dass jetzt erst dieses Mapmaker-Feature für Europa freigeschaltet wurde oder für Deutschland freigeschaltet wurde. Das finde ich fast schon frech. Ja, es gab keinen Grund, warum das nicht schon von vornherein auch für Deutschland freigeschaltet wurde. Nein, jetzt nach über einem Jahr, sogar noch länger, ich habe das schon aus dem Auge verloren, weil es mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr interessiert hat, ja, kommt jetzt hier der Mapmaker, ja, und Österreich hat das schon länger. Ich verstehe das einfach nicht. Vielleicht war das so ein bisschen Rache wegen der Street View, wegen dem Street View Mist, was Deutschland gebaut hat. Ja. Kann ich mir aber nicht vorstellen. So arbeitet Google normalerweise nicht. Ich hätte es gemacht. Ja. Ich hätte Street View in Deutschland komplett abgeschaltet. Ja. Aber das ist wieder was anderes. Die Deutschen sind nämlich einer der größten Nutzer von Street View. Ja, so sieht's aus. Immer typisch, ne? Nutzen wollen, aber nichts dafür geben wollen. Ja. Und sei es das Bild von der Hausfassade. Pff, schäbig. Egal. Gut, deswegen Mapmaker für mich jetzt halt, naja, ist jetzt vorhanden. Also wer es testen will, ist okay. Ich habe meinen Frieden mit Google Mapmaker geschlossen. Und ich sehe von der einen oder anderen Seite eben keinen Grund da jetzt großartig das zu nutzen. Ja, jo, jetzt Internet im Umbruch, Netzneutralitätsdebatte, ja, ist neu entbrannt. Warum? Was ist passiert? Die Telekom hat angekündigt, die sogenannten Flatrates, ja, ab 2016 mit einem Traffic Limit zu belegen, ja, und das Limit soll wohl bei 75 Gigabyte irgendwo hängen. Ja. Das, was für viele unvorstellbar hoch ist, sind Sachen, die eben sich mit der Zeit durchaus nicht mehr von normalen Nutzen unterscheiden. Ja. Also, wenn man sich mal überlegt hat, vor 3 Jahren, ja, oder vor 4 Jahren war 75 Gigabyte schon ziemlich heftig. Das wurde nur von extremen Power-Usern benutzt. Heutzutage kommt so mancher schon an die 75 Gigabyte, ohne dass er großartiger Power-Nutzer ist. Warum? Was ist passiert? Klar, die Industrie, beziehungsweise was die Industrie, sage ich, die Firmen, die propagieren die Cloud-Dienste, ja, massiv. Und Es ist auch eine logische Konsequenz, dass man im Zeitalter von Smartphones, Tablet und Computern ja irgendwie das Ganze auf eine Reihe kriegen muss, und somit nutzt man gerne Cloud-Dienste, die eben die Daten nicht auf das eigene Gerät legen, sondern eben ins Netz. Der Vorteil ist, man hat Zugang von überall her zu dieser Datei, und man muss sich keine Gedanken mehr machen, ups, ich habe ja die Datei auf meinem Computer. Jetzt habe ich aber mein Handy dabei. Mist. Super. Ja, mit meinem Handy habe ich so wenig Speicher, am Computer habe ich noch halbes Terabyte frei. So. Lauter diese Geschichten braucht man sich nicht mehr, braucht man sich keine Gedanken mehr drum zu machen. Nachteil ist, man braucht Traffic. Die Datei muss übertragen werden. Im besten Fall einmal in den Cache-Speicher, ja, bis man eben andere Dateien benutzt und diese dann wieder rausfliegt. Im schlimmsten Fall jedes Mal, wenn man die Dateien nutzt. Hinzu kommen noch diese sogenannten Streaming-Dienste, wie beispielsweise Spotify, ja, die eben auch Musik spielen über das Netz. Ja. Das heißt, man kann die Musik, die wird nicht mal lokal gespeichert, sondern die Musik wird übertragen ins Internet. Und jedes Mal, wenn man sich ein Lied anhört, wird da Traffic genutzt. So, die hauptsächlichen Traffic-Verbraucher sind aber die Videodienste. Und hier gibt's ja auch mittlerweile schon so viele verschiedene Anbieter, ja, die eben legales Videostreaming ermöglichen. Ja, da muss man sogar noch Geld zahlen dafür. Das muss man vorstellen. Zum Beispiel Maxdome. Ja. Ja, und jetzt sieht's dann wohl so aus, als man mal bald zweimal dafür zahlen muss. Nämlich einmal für den Dienst an sich und dann nochmal für das Datenvolumen. Das wird nämlich früher oder später ziemlich schnell erreicht werden. Der Datenbedarf wächst sehr, sehr schnell. Wie gesagt, vor ein paar Jahren waren 75 Gigabyte, hätte ich mir überhaupt keine Gedanken mehr gemacht. Ja. Mittlerweile ist so, dass 75 Gigabyte schon die Hälfte des Monats allerspätestens verbraucht sind bei mir. Es kommt eben daher, weil ich die Cloud-Dienste voll und ganz nutze. Ich brauche nur mal ein Backup zu machen. Nur ein Backup von einem meiner Cloud-Dienste. Ja. Und schon habe ich das Ding innerhalb von 3-4 Tagen verbraten. Auch die Geschwindigkeiten werden ja höher und deswegen werden immer mehr Daten übertragen, selbst beim normalen Surfen. Ja. 100 Megabit beispielsweise bei Kabel-BW oder das VDSL50, wie es ja bei der Telekom gibt, ja. Da flutschen die Daten nur so. Da kann man innerhalb von ein paar Stunden eben die Grenzen da schon ausloten. Ja. Und da ist eben das Problem, die Geschwindigkeit wird immer höher, der Traffic soll aber jetzt begrenzt werden. Und das ist einfach so nicht verträglich, finde ich. Ja. Das Schlimmste ist jedoch, die Telekom möchte seinen eigenen Videodienst, ja, das IPTV Entertain, eben von diesen Datenvolumen ausnehmen, weil das ja der hausinterne Dienst ist. Der wird also nicht angerechnet. Ja gut, denkt man sich, ja, das ist ja dann in Ordnung, ja. Ich meine, das ist ja schließlich die Telekom und die eigenen Produkte werden da bevorzugt und so weiter. Tja, aber andere Firmen werden wegen der Bevorzugung von den eigenen Produkten vor Provision gezerrt, von der EU-Maß geregelt, ja, und dann gibt es solche Antitrust-Sachen, Verfahren, die eingeleitet werden. Und es wird da eben geschaut, dass ob das überhaupt so möglich ist, ja. Also da frage ich mich, was hat sich die Telekom dabei gedacht? Ja. Hier sehe ich einen ganz klaren Verstoß gegen die Netzneutralität. Jetzt ist aber die Frage, ist die Netzneutralität denn überhaupt ein maßgebender Punkt bei der rechtlichen Diskussion? Ja, das heißt, ist die Netzneutralität überhaupt von einem Gericht anerkannt? Ist es ein diskussionswürdiger, im juristischen Sinne, ein Fakt, ein Punkt, bei dem man sich drum streiten kann? Denn bisher ist die Netzneutralität ja gesetzlich nicht irgendwie geregelt, soweit mir das bekannt ist. Ja. Und jetzt wird also auch auf den Prüfstand gestellt bei uns, ob eine neutrale Netznutzung gewährleistet werden muss, oder ob das eben nicht der Fall sein muss. Ob jeder Anbieter sagen kann, okay, den Dienst lasse ich durch, den Dienst lasse ich nicht durch, beziehungsweise der wird berechnet, der wird nicht berechnet. Schönes neues Internet. Ja. Und das darf einfach so nicht passieren. Sonst haben wir bald das Problem, dass vor allem neue Dienste, die aufkommen, dass neue Dienste einfach bei uns nicht mehr aufkommen können, weil die gar nicht genutzt werden können mehr. Ja. Die Dienste werden dann vielleicht aus den USA kommen. Wir könnten sie theoretisch vielleicht nutzen. Ja. Aber für die europäischen Startups sehe ich dann ganz, ganz schwarz. Ja. Wie soll da noch ein vernünftiger Dienst, beispielsweise ein Videodienst, ja, oder auch andere Cloud-Dienste beispielsweise, wie sollen die denn noch dann vernünftig ein Angebot auf die Beine stellen, wenn es von vornherein klar ist, entweder zahle ich an die jeweiligen Anbieter das für die Durchleitung ohne den Traffic-Verbrauch oder die Kunden werden meinen Dienst gar nicht nutzen, weil wir ja da Traffic abziehen bei den Leuten. Und wie gesagt, 75 Gigabyte, das ist heute, 2013, schon viel zu wenig. Ja. 2016 wird es unglaublich wenig sein. Disney arbeitet an diesem, wie heißt es nochmal, diesen neuen HD-Standard, ich glaube Ultra HD nennt sich das, ich weiß nicht genau. Da hat ein Film teilweise über 1 Gigabyte. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, ja. Das sind recht heftige Datendurchsätze und ja, da wird's dann doch interessant, ja. Und wenn ihr jetzt denkt, 1 Gigabyte ist viel, tja, so viel ist jetzt für einen mittelmäßigen HD-Film notwendig. Also das heißt 75 Filme im Monat und das könnte man ja vielleicht noch aushalten, wenn man sonst nichts anderes macht. Ja. Nur das Problem ist, dass der neue Ultra-HD-Standard von Disney nicht 1 Gigabyte pro Film benötigt, sondern bis zu etwa 100 Gigabyte pro Film. Ja, und jetzt könnt ihr euch das mal vorstellen. Ich kann mir zwar auch momentan noch gar nicht vorstellen, dass sich sowas durchsetzen wird mit Ultra HD, wenn das so große Datenmengen sind. Ja, ich meine, schließlich muss der Film ja auch irgendwie heruntergeladen werden. Ja, das geht ja gar nicht. Also von daher ist es schon fraglich. Ich meine, in der Tat ist es schon so, dass beispielsweise Sony mit dem 4K Ultra HD Movie Service ja bereits eben 100 Gigabyte oder größere Downloads ausliefert, ja, um eben diese Filme in unglaublicher Qualität zu sehen. Ja. Ich denke, in der Praxis werden sich dann die Filme bei so etwa 10 Gigabyte einpendeln, weil wie gesagt, es muss ja auch noch vernünftig übertragen werden können. Ja, es kann ja jetzt sein, dass ich einen Film eben starte und muss dann ein paar Stunden warten, bis ich da mal anfangen kann zu gucken. Ansonsten werden zwischendrin zack, eine Unterbrechung, ja, weil noch nicht fertig ist mit Laden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Geschwindigkeiten werden ja auch immer höher angesetzt, ja. Und 100 Megabit, da ist das Ganze schon wieder in greifbarer Nähe, sage ich mal. Also wie gesagt, ich denke, dass es sich aber bei so 10 Gigabyte einpendelt. Nur das ist dann auch wieder eine Sache. 10 Gigabyte? Hallo? Ja, also das sind dann, da kann man 7 Filme angucken und dann ist der Traffic weg sozusagen. Ja. Und das geht einfach nicht. Ja. Kann nicht sein. Und deswegen muss man, wie ich finde, hier massiv dagegen steuern, dass das überhaupt gar nicht möglich ist. Und diese Debatte, die jetzt entbrannt ist, die ist auch ziemlich heftig. Und ich finde es auch richtig so, dass die ziemlich heftig ist, dass das eben gar nicht erst einreißt, weil klar, die Telekom kann machen, was sie wollen, aber die anderen Anbieter können dann auch machen, was sie wollen. Und wenn die jetzt angucken, sich das angucken und sehen, naja gut, die Telekom könnte es einfach so machen, die Leute interessiert es nicht, dann ist das Problem, dass das dann alle Anbieter machen werden. Und da kann ich nur sagen, schaut mal ein bisschen in die Zukunft. 75 Gigabyte ist heute vielleicht noch für den Normalbenutzer viel, für die Power-User schon viel zu wenig. Aber in kurzer Zeit werden diese sogenannten Dauersauger, ja, die normalen User von morgen sein. Nämlich die Dauersauger sind dann die, die sich eben Videos angucken, die die Cloud-Dienste nutzen, die die Firmen ja auch propagieren, ja, und die sich dabei nichts denken, wenn sie sich dann einen Film ausleihen zum Angucken und interessiert es gar nicht, wie viel Gigabyte da übertragen würden. Und auf einmal kommt dann die Drosselung auf 384 Kilobit die Sekunde, ja, und dann denken die, hallo, was ist denn los? Bin ich jetzt in der Steinzeit? Ja, geht ja nichts mehr, mein Internet ist kaputt. Ja, so wird es dann aussehen, ja. Und das sollte man sich mal vorstellen, dass die Datenmengen jedes Jahr wachsen und wachsen und wachsen und wachsen und dass die Datenmengen, die werden nicht wieder kleiner werden, die werden immer schneller gehen, ja. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die geben einen Dienst raus mit 100 Gigabyte pro Film. Also das ist doch irre, sowas, ja. Wenn man sich das vor ein paar Jahren überlegt hat, dann haben wir gedacht, niemals wird das kommen, niemals, ja. Und jetzt ist es da, ja. Und auch wenn wir jetzt sagen, ja, die Geschwindigkeiten sind noch zu gering, da gibt es noch ein paar Nachteile dadurch. In 5 Jahren sagen die Leute, was ist denn das? Ich so, ja, und ist doch normal. Ja, ist doch normal die Geschwindigkeit. Und klar, warum nicht 100 Gigabyte? Beziehungsweise die normalen Leute werden das ja gar nicht wissen, wie viel Gigabyte das ist. Und da ist doch die Gefahr drin. Jeder nutzt die Cloud-Dienste, jeder nutzt die Streaming-Services, jeder nutzt eben diese Video-Streaming-Dienste, zahlen dafür vielleicht noch Geld und dann auf einmal kommt so eine Firma und sagt, okay, aber hier gibt's jetzt eine Überbrückung, ansonsten, also eine Grenze, ansonsten müsst ihr nochmal extra zahlen, ja? Beziehungsweise es steht noch gar nicht fest, in welcher Art dann dieses Extrazahlen möglich ist, ob das dann vertretbare Preise sind oder ob das Preise sind, die man absolut nicht mehr nehmen kann, ja. Zum Beispiel sowas wie 10 Cent pro Gigabyte oder 1 Euro pro Gigabyte zusätzlich oder sowas, ja. Das ist doch, na, das weiß man nicht. Und es ist alles furchtbar. Also ich finde, eine Flatrate muss eine Flatrate sein, ansonsten darfst du es auch nicht mehr Flatrate nennen. Und wenn die Telekom die Flatrate abschaffen will, dann sollen sie das machen. Es gibt dann noch andere Anbieter, die eine Flatrate eben haben. Ja? Wenn die anderen Anbieter auch die Flatrate abschaffen, dann, tja, wenn sie sich mal umgucken, dann werden eben nämlich die Nutzung geringer werden und die Leute werden aber auch dann nicht mehr so viel zahlen wollen dafür. Die Leute wollen immer alles kostenlos haben, ja. Und wenn sie aber noch eingeschränkt werden, dann wollen sie ein bisschen noch was dafür haben. Ja. Tut mir leid. Geiz ist eben doch geil. Ja. Zumindest wenn es um meinen eigenen Geldbeutel geht. Was nicht geht, geht halt nicht, ja. Und entweder muss ich dann die Nutzung der modernen Dienste einschränken, ja, und das werden dann auch viele, viele andere tun. Oder es muss eben einen recht günstigen Zugang geben, eine Möglichkeit geben, ja. Dass das eben das möglich macht. Ich zahle für meinen 100-Megabit-Anschluss jetzt ungefähr 80 Euro im Monat, ja, und mehr werde ich nicht zahlen. Das steht definitiv fest. Das ist die äußerste Grenze, ja. Und wenn also mein Anbieter auf die Idee kommt, das dann zu drosseln, dann werde ich es aber richtig runterschrauben. Dann werde ich eben die kleinstmögliche Anbindung nehmen für, was ist ich, 10 Euro oder so, ja. Und dann ist es okay. Und dann schränke ich eben alles so ein. Das ist natürlich, wäre dann natürlich schade. Ich würde mich da abkoppeln von vielen Diensten. Cloud-Dienste kann man auch vergessen. Und das ist eben dann schädlich für die Wirtschaft. Ja, ganz klar. Dann werden eben diese Sachen gar nicht mehr genutzt. Und damit geht es dann eben bergab mit der modernen IT in Deutschland. Also da muss man auch mal das von der Seite sehen, dass es das auch eine Verantwortung ist. Ja, Alternativen gibt's ja bei uns eigentlich so kaum. Viele Dienste laufen sowieso nur über die Netze der Telekom, ja, oder über die Dienste der Telekom, ja, also so Scheindinger, die zwar vermarktet werden mit dem eigenen Firmennamen, aber eben dann trotzdem über die Telekom-Infrastruktur laufen. Was mit diesen Anbietern dann ist, kann man schon vorstellen. Die werden dann eben auch umswitchen auf diese ja, gekappten Flatrates sozusagen. Ja. In den USA hingegen ist das schon anders. Da geht es nämlich genau in die andere Richtung. Da kommt nämlich Google mit ins Spiel und die bringen Google Fiber. Ja, Google Fiber bringt ein modernes Netz bis zu 1 Gigabit Sekunde. Ja, richtig, pro Haushalt. Ja, muss ich mir schon mal vorstellen. das ist möglich, zumindest rein theoretisch, gibt es natürlich auch wie bei uns Einschränkungen, aber 1 Gigabyte, wenn wir uns vorstellen, heute haben wir 100 Megabit, also für normalen Privatkunden, ja, und in diesen Gebieten, wo Google Fiber eben jetzt schon aktiviert ist, bis zu 1 Gigabyte, Gigabit pro Privatkunde, ist das, das ist sowas, ne? Das ist die Zukunft, Leute. Das ist die Zukunft. Dann können auch ganz andere Dienste gemacht werden. Dann ist zum Beispiel sowas wie Sonys Videodienst mit 100 Gigabyte pro Film, ja, ein Klacks. Ja, natürlich, das wäre dann ein ganz normaler Streaming-Vorgang, wie eben jeder andere auch, in einer atemberaubenden Qualität. Ja, so ist das. Wie gesagt, aber Google Fiber natürlich nur in den USA und auch dort geht es natürlich Stadt für Stadt oder Städtchen für Städtchen. Ja, so die ganz großen werden eher selten angegangen, ja, und meistens sind so Stadtteile und so. Aber es ist schon langsam, aber sicher im Kommen. Und Google zeigt, dass es möglich ist und die anderen Anbieter bekommen da schon kalte Füße. Ja, Netzbetreiber, Festnetzbetreiber wohlgemerkt. Und das sollte man sich mal vor Augen führen. Ja. Das Interessante ist, ja, dass dass Google Fiber für die nächsten 7 Jahre frei ist. Ja. Das ist tatsächlich so. Und das sollte man auch mal überlegen. Es bringt das Internet in eine andere Dimension. Bei uns versucht man das Internet irgendwie in die falsche Richtung zu entwickeln. Ja, bei uns wird das Internet gekappt und Google macht mit Google Fiber genau das Gegenteil. Sie geben einen nahezu kostenfreien, ganz kostenfrei ist es natürlich für die Nutzer nicht, kostenfrei für die Städte und so weiter, geben einen nahezu kostenfreien Zugang zum Internet in Gigabit-Geschwindigkeit. Ja. Und bei uns soll 75 Gigabyte Cap eingeführt werden. Das geht ja nun mal gar nicht. Und dann noch an einer anderen Stelle wird gerade heftig gekämpft ums Internet, im Internet, nämlich um die Beschreibungssprache des HTML5. Da macht nämlich nicht nur die FSF momentan sehr stark Druck, denn es soll zumindest mal in der Diskussion, ein DRM eingeführt werden für die HTML Videoübertragung, also quasi ein DRM-System, damit man damit Videos, die über HTML5 ausgeliefert werden, mit einem DRM versehen werden können. Ja, das wäre natürlich für die Firmen gut. Ja, die können dann ihren Content noch genauer kontrollieren. Nicht gut wäre das für das freie Internet. Und man sollte eben so diesen offenen Standard, so die FSF, auch freihalten von dem DRM. Und ich denke auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist, dass man DRM implementiert in HTML5. Wer DRM nutzen will, der kann das auch außerhalb von HTML5 machen. Klar, die müssen sich dann natürlich ein bisschen anstrengen, ja, ein bisschen Eigeninitiative bringen, ein bisschen Geld dafür ausgeben. Oh, das ist gerade richtig so. Ja, vielleicht überlegen sie sich das dann. Es ist eben doch nichts zu tun und hier auf DRM zu verzichten, denn DRM ist die Geißel für die digitalen Inhalte. Ja. Eigentlich das Einzige, was den Siegeszug der digitalen Medien überhaupt ja noch aufhält. Ja. Das ist ja genau das Problem. Die Firmen denken, sie machen dann kein Geld mehr. Aber viele Firmen machen kein Geld mehr, weil die Leute nicht die geeigneten Geräte haben oder ihnen das einfach zu viel Aufwand ist, um eben DRM-verseuchte Filme, Musikdateien und so weiter zu nutzen. Das hat man ja auch im Musikbereich gesehen. Erst als die DRM-freien MP3s kamen, ja, wo dann die Firmen gesagt haben, okay, wir geben unsere Musik jetzt auch ohne DRM raus. Ja, das Abendland ist nicht untergegangen. Ja, und die Leute können ihre MP3-Musik auf den Geräten hören, die sie gerne nutzen möchten und brauchen sich da keine Gedanken mehr, um DRM zu machen oder um einmal zu kopieren und dann geht nichts mehr, sondern ich habe ein Lied als MP3-Datei, kommt aufs Handy, kommt aufs Tablet, kommt auf einen großen Computer, ja, kommt auf ein Notebook und zack, dann hat man die Musik überall, ja. Bei mir kommt es einfach nur einmal in die Cloud und sonst nirgends mehr hin. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Nicht jeder will ja mit der Cloud rummachen. Und es war auch eben das Problem ab der gewissen Zeit. Ja, mittlerweile sehe ich hier die Streaming-Dienste eigentlich als die Zukunft. Ich brauche gar keine Datei mehr bei mir. Ja, die brauche ich nicht. Hauptsache, ich habe immer unbegrenzten Zugang zu diesen Dingen. Bei Videodateien ist es halt noch jetzt dasselbe Problem wie am Anfang mit den Musikdateien. Sie sind DRM verdongelt, sie können nur auf bestimmten Geräten genutzt werden, zumindest diese kommerziellen Videodateien. Und durch die Größe ist es halt auch schlecht, dieses immer nur von der Cloud abzuspielen. Im Moment noch, ja, oder vielleicht eben ab 2016 sogar wieder das größere Problem sogar noch, ne? Und deswegen eben hier die FSF tut sich da, die Free Software Foundation ist das übrigens massiv dagegen wehr, ja, und haben das schon angekündigt, also oder gesagt, wenn HTML5 mit DRM kommt, dann haben wir endgültig das Holly Web, das Web, also das von Hollywood kontrolliert wird, und das wollen die Leute zum Beispiel von defectivebydesign.org auch nicht haben. Ja, zum Schluss noch was Kurioses, weil wir auch gerade hier von Internetsachen reden, ja, wie sich die Netze verändern. Und vielleicht sollten die Leute auch mal nach Tokio schauen, wie das momentan gehandhabt wird. Dort sieht es nämlich ganz anders aus. Dort kriegt man, wenn man neu irgendwo hingeht, na, kriegt man die Möglichkeit, zum Beispiel Touristen, für 14 Tage kostenloser Wi-Fi-Zugang zu bekommen in Tokio. Nein, ganz Tokio. Tokio ist ja gespickt mit Hotspots Zugänge, ja, also zum Beispiel Seven Spot und Free Spot, ja. Und dort kriegt man dann eben 14 Tagen lang kostenloser Zugang, ja, dazu. Das kann man sich einfach holen, man braucht nur einen Ausweis, geht dann in das entsprechende Geschäft, gibt in sehr vielen Telekommunikationsläden, die eben dieses Free Wi-Fi anbieten. Dort lässt man sich registrieren, bekommt dann eben die Zugangsdaten und kann sich dann dort einloggen und dann eben 14 Tage kostenlos das Internet nutzen. So sieht es aus. Also, es geht immer anders. Ja. Man muss nur wollen und schon findet man da auch nützliche und gewinnbringende Sachen dafür. Ja, denn man kann aus alles Kapital schlagen. Man muss es nur intelligent machen. Wenn man aber versucht, die Leute schon vom Grundaufbau her schon abzuzocken, dann schalten die Leute oftmals auf stur und es geht gar nichts mehr. Das war's dann wieder für oder von der Rios Wochensicht für diese Woche. Und wie immer sage ich euch, wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen habt oder auch eigene Beiträge mal loswerden wollt, Audio-Kommentare etc., könnt ihr das machen. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, Rios Wochensicht, einfach oben Rios Wochensicht eingeben und schon seht ihr die Seite davon. Oder ihr schreibt eine Mail rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Und alle Links und Informationen findet ihr auch auf der Seite wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. Und immer daran denken, ja, thenetcast.com mit S hinten dran, ja, Mehrzahl. Und damit bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!